Die Tatsache, dass Byzanz, das Oströmische Reich, sich von den Persern, den Arabern, den Germanen und den Slawen bedroht fühlte und von daher schon keine wirksame Schutzmacht für die Gesamtkirche darstellen konnte, zwang Rom, sich mit den fränkischen Fürsten zu verbinden, um die vom Islam und den Langobarden bedrohten christlichen Gebiete zu schützen. Im Osten hatte umgekehrt die Macht des Kaisers sich die Kirche unterworfen. Damit war die Kluft zwischen westlicher und östlicher Kirche nahezu unüberbrückbar geworden. Die römische Kirche wurde durch das Bündnis von Chiasy zwischen dem Frankenkönig Pippin und Papst Stephan II. Zugleich eine weltliche und politische Macht. Mit dieser Abkehr von Byzanz wurden auch die rein kirchlich-religiösen Spannungen merklich vergrößert. Aber noch kam es nicht zur offenen Spaltung. Selbst die Krönung Karls des Großen zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches wurde von Ostrom hingenommen. Ja, 12 Jahre später wurde Karl der Große ausdrücklich als Kaiser der Franken durch Byzanz anerkannt. So war denn die damalige Welt dreigeteilt zwischen dem oströmischen Kaisertum, dem frankischen Kaisertum und dem islamitischen Kalifat. Als schließlich auch das fränkische Karolingerreich zerfiel, gewann das Papsttum an weltlicher Macht. Da aber mit dem Tode Nikolaus I. in Rom ein sittlicher wie auch religiöser Niedergang einsetzte, wurde dadurch das ohnehin schon schwächer gewordene Vertrauen der östlichen Patriarchate in die geistige Gewalt Roms noch mehr erschüttert. Übergriffe abendländischer Kaiser und Päpste auf Gebiete Unteritaliens, die bis dahin unter oströmischem Einfluss gestanden hatten, reizten Byzanz noch mehr. Es kam so weit, dass der oströmische Patriarch Michael Cerularius heftige Vorwürfe gegen Rom erhob und dem Primat, das heißt die Vorzugsstellung als oberster Bischof, Hirte und Lehrer, für den Osten forderte. Schließlich verbot er den römischen Abgesandten sogar die Feier des heiligen Messopfers. Als diese am 16. Juli 1054 die päpstliche Bannbulle gegen den Patriarchen und seinen Anhang in Anwesenheit des Kaisers auf den Hochaltar der Hagia Sophia in Konstantinopel niederlegten, war damit der Bruch zwischen östlicher und westlicher Christenheit vollzogen. Pro quibus erroribus et aliis pluribus factis suis, ipse Michael, litteris domini nostri pape Leonis admonitus, recipiscere contempsit. In super nobis nuncius ilius, causa. Diese seine Irrlehren und die Vielzahl seiner schlimmen Taten hat jener Michael, obgleich durch Sendschreiben unseres Herrn des Papstes Leo dazu angehalten, zu widerrufen verschmäht. Zudem hat er uns, die wir als Legaten zu ihm gesandt wurden und ihn vernünftigerweise in der Angelegenheit dieser üblen Sache zur Rede stellen wollten, sein Erscheinen und die Aussprache mit ihm verweigert. Die Lateiner hat er Azymiten geheißen und sie mit Wort und Tat überall verfolgt. Michael und alle, die mit ihm allen jenen besagten Irrtümern und falschen Behauptungen anhängen, seien gebannt. Ebenso alle Irrlehrer, ja, mitsamt dem Teufel und dessen Sendboten, sofern sie nicht widerrufen. Wer immer dem Glauben des heiligen römischen und apostolischen Stuhles und dessen Opferfeier starrköpfig widerspricht, der sei gebannt. Er gilt nicht mehr als katholischer Christ, sondern als Ketzer. So sei es, so sei es, so sei es. Sancte Romane et apostolice sedis eiusque sacrificio pertinacita contradixeret, sit anathema. Maranatha, nec habeatur Christianus Catholicus, sed proximita hereticus. Fiat, fiat, fiat.